Herzlich willkommen, Campus Radio und Albrecht interviewen zur Kommunalwahl. Heute Luca Köpping von den Grünen. Hi. Moin. Hallo. Hi. Schön hier zu sein. Hallo auch Aileen. Hi, hallo. So, lass mal gleich starten. Ich habe mir jetzt euer schlankes Wahlprogramm mit 126 Seiten, wie ich gerade sehe, mal aufgerufen. Es geht aber gleich los nach der Präambel mit einer lebenswerten Stadt und einer Verkehrswende für alle. Und das finde ich wiederum ein sehr gutes Thema. Ich sehe hier spontan Punkte, die Stadtbahn voranpreise treiben, die Ticketpreise weiter senken. Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Bei der Stadtbahn, da sind wir ja schon seit vielen Jahren hinterher und konnten das jetzt in der letzten Legislatur schon sehr gut voranbringen. Aber das ist ein Langzeitprojekt, wie es bei so einem Bauprojekt immer der Fall ist. 2030, 2032 sollen da die ersten Bahnen rollen. Magst du vielleicht ganz kurz nochmal, um alle irgendwie abzuholen, erklären, unter was genau die Stadtbahn fällt? Also wie groß wird sie, was können wir uns da drunter vorstellen? Ja, also die Stadtbahn war ursprünglich eigentlich als große Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs für Kiel gedacht. Wir hatten schon mal eine Stadtbahn vor 20, 30 Jahren, aber die wurde dann damals abgerissen und halt für ein autofreundliches Kiel dann eher ersetzt. Und wir wollten das immer rückgängig machen. Das heißt für uns eben eine große Investition in den Verkehr, in den ÖPNV, dass wir in Kiel auch einen qualitativ guten ÖPNV haben können und eine Bahn oder eine Straßenbahn, wie wir sie klassischerweise auch zum Beispiel aus Hamburg oder anderen Städten kennen, hilft dabei sehr, sehr viel, weil sie hat ein großes Fassungsvermögen und für viele Leute gilt eine Straßenbahn auch als das, ich sag mal, bequemere Fortbewegungsmittel. Und das wollten wir in Kiel auch ermöglichen. Wir sind die einzige Landeshauptstadt in ganz Deutschland ohne eine solche Straßenbahn. Genau, und wir hatten das damals unter dem Titel Stadtbahn formuliert, aber es ist im Kern eine Straßenbahn, die aber eben auch an außen liegende Stadtteile und ans Umland angebunden werden kann und somit langfristig auch zu einer Stadtregionalbahn, so genannt dann, ausgebaut werden soll. Genau, und du hattest eben noch nach Ticketpreisen gefragt. Mhm. Wir waren in Kiel die einzige Kommune, die in den letzten Jahren ihre Ticketpreise senken konnte. Und das auch, weil wir uns da politisch sehr, sehr viel für eingebracht haben. Und das möchten wir gerne weitergehen, denn wie wir schon durch das 9-Euro-Ticket festgestellt haben, sind günstige Ticketpreise einer der wichtigen Verbindungspunkte zwischen ökologischen Themen und sozialen Themen, wo wir wirklich viel für die Leute tun können und Leute zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen können. Und genau, das ist für den Klimaschutz wichtig, das ist für eine lebenswerte Stadt wichtig und entsprechend ist das natürlich ein relevanter Teil unseres Wahlprogramms. Helf mir mal kurz, ich habe gerade die aktuellen Ticketpreise nicht im Kopf, als Student ist man da ja ganz gut raus. Ja. Es waren mal, glaube ich, 3,40 Euro, aber es sind jetzt 2,40 Euro, oder? 2,50 Euro, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe, aber ich bin ja auch Student, von daher auch etwas raus. Ja, ich glaube, es war mal 2,60, glaube ich. Okay. Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Und das soll weiter runter auf jeden Fall. Das soll weiter runter, genau. Unser Ziel war eigentlich, unser Ziel ist erstmal ein Monatsticket von 30 Euro, das heißt für 30 Euro im gesamten Monat fahren, was ja nochmal eine Senkung gegenüber dem 49-Euro-Ticket wäre. Und langfristig wollen wir einfach eine Fahrt, 1 Euro und dann kannst du den ganzen Tag für 1 Euro einfach Bahnbus fahren. Genau, auch Fähre natürlich. Ja. Das sehe ich hier nämlich auch gerade. Der Fährverkehr soll ausgebaut werden. Ja. Welche Linien stellst du dir vor? Ja, ich glaube grundsätzlich muss sowas, also können wir als Partei nicht sagen, so und so muss es laufen. Da müssen wir auch einfach Bedarfsplanungen erstellen. Wir müssen gucken, wo wäre es wichtig. Aber ich zum Beispiel habe das immer gemerkt, dass zwischen Brunswick, Düsseldorf und der FH, da gibt es einen ganz, ganz großen Bedarf und eine viel zu geringe Taktung. Und generell, ich bin ja im Wahlkreis Schilksee, trete ich an. Und dort, ich hatte jetzt einen Freund zu Besuch, der zum Wahlkampf extra aus Hessen gekommen ist und der wollte in Kiel unbedingt Fähre fahren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir doch von Friedrichsort in die Innenstadt. Und das dauert halt einfach eine ganze Stunde. So. Ja. Weil die Fähren einfach im Zickzack über die ganze Förde fahren. Und das ist natürlich schön, wenn man einfach nur von der einen Seite zur anderen will. Aber wenn man die Fähre als Möglichkeit für den ÖPNV nutzen will, dann sind das einfach zu lange Zeiten. Und da müssen wir den Fährverkehr eben dann auch stärken. Und das geht nur, also da ist vor allen Dingen der allerwichtigste Punkt, dass wir mehr Kapitäninnen und Kapitäne für die Schiffe bekommen. Das ist eine Frage der Arbeitsbedingungen. Und wir müssen eben auch ausreichend Schiffe zur Verfügung stellen. Und was ein weiterer Punkt dabei ist, ist, dass wir die Förde als Bundeswasserstraße, die sie ja ist, auch bis zu einem gewissen Punkt entlasten müssen, damit eben mehr fairen Platz darauf finden. Also da gibt es ganz viele verschiedene Punkte, wo man ansetzen muss, damit das überhaupt möglich ist und eben die Erstellung einer Bedarfsplanung, wo ein solcher Fährverkehr besser aufgestellt werden kann. Ihr wollt ja auch dafür eine App schaffen, habe ich gesehen, damit halt mit dieser App, wenn ich das richtig verstanden habe, Fahrpläne oder auch Tickets von allen vielen verschiedenen Möglichkeiten, den ÖPNV zu nutzen, zusammen mit E-Scootern und Taxis, dass das alles zusammengewürfelt in einer App zu finden ist? Oder wie kann ich das verstehen? Genau, wir wollen, das war auch schon bei der letzten Wahl ein Thema, eine App, die diese gesamten Mobilitätsangebote bündeln kann, damit eben sowas wie, also die sogenannte Sektormobilität erleichtert wird, also dass ich leicht von der Bahn in den Bus umsteigen kann und von da aus dann, keine Ahnung, leicht aufs Taxi oder den E-Scooter oder die Sprottenflotte. Das ist soweit da das Ziel. Und das wollen wir in einer gesammelten App bündeln, beziehungsweise die wird auch schon gebaut derzeit von der NASH. Also das ist, glaube ich, gar nicht so eine umstrittene Forderung, weil da geht es auch schon bis zu einem gewissen Punkt voran. Aber auch da wollen wir natürlich, dass das auch, ich sag mal, in einem technisch guten Rahmen passiert, dass Open Source Software verwendet wird und dass letztendlich auch die Daten, die dort erhoben werden, vielleicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, also sogenannte Open Data Projekte. Genau, und wir haben auch im Wahlprogramm zum Beispiel stehen, dass wir das mit der Uni in Kooperation oder mit den Universitäten in Kooperation machen wollen, auch mit der Fachhochschule, damit genau diese Daten auch zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs wiederum genutzt werden können. Also so kann eine App dann an vielen verschiedenen Stellen einen Nutzen haben. Wenn wir jetzt über die Uni sprechen, ne, die meisten Studierenden kommen ja tatsächlich, würde ich sagen, mit dem Fahrrad oder halt mit dem öffentlichen Personennahverkehr zur Uni. Fahrrad sehe ich gerade, ihr wollt weiterhin die Velorouten ausbauen. Da passiert ja, wenn man mal so durch die Stadt läuft, tatsächlich schon sehr viel. Ja. Und im bundesweiten Vergleich steht Kiel, glaube ich, auch gar nicht mal so beschissen da. Ich glaube, Platz 4 im neuesten Ranking, ne? Ja, 4 oder 3. Ich weiß nicht. Also wir sind relativ weit hinter so Münster und Freiburg, aber ansonsten ziemlich gut im Feld. Und genau, wir wollen den Weg weitergehen, den wir hier auch, ja, ich glaube, die Veloroute 10 kennen alle so als den Standard, wie eine Radroute sein sollte, mit eben diesem Premium-Standard. Und klar, den Weg wollen wir weitergehen. Dazu gibt es den Radverkehrsplan in Kiel, der so den Weg der nächsten Jahre für den Radverkehr und was wir da baulich auch verändern wollen, zeichnet. Das heißt, aber auch, dass wir weitere eben Radrouten bauen. Wir haben eine kürzlich am Ostufer und an der Eckernförde Straße beschlossen. Und was aber auch für uns ein ganz essentieller Teil ist, ist die Verbesserung der bereits bestehenden Radwege. Das wird gerne mal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Aber auch, ich meine, wenn wir hier zum Beispiel an der Holtenauer Straße gucken oder so, da ist schon noch Potenzial nach oben. Und da gehen wir dann auch ran. Gutenbergstraße, ich war jetzt lange eine Problemstraße, aber jetzt wurde lange gebaut, aber jetzt sieht es gut aus. Ja, ich finde, es sieht richtig gut aus. Ja. Und die Anbindung an die Veloroute ist natürlich da auch dann wieder schön. Bei der Gutenbergstraße war ja so einer der Kernpunkte, der Radweg wurde breiter und dafür wurden einfach die Parkplätze rausgeschmissen. Ja. Finde ich persönlich eine geile Idee. Jetzt habe ich aber am Wochenende in der Bild am Sonntag gelesen, die FDP ist für mehr Parkplätze und für eine Erweiterung des Kurzfahrverbots, damit mehr Autos in die Innenstädte kommen. Ich finde, das klingt total kontraproduktiv. Ja, finde ich auch. Also, ich weiß nicht. Also die FDP hat offensichtlich ein anderes Bild von Städten wie wir und ich glaube auch die meisten KielerInnen am Ende des Tages. Was wir uns vorgenommen haben, weil wir wollen ja, also ein Großteil des Verkehrs in Kiel ist Pendelverkehr und dementsprechend ist es natürlich schon für viele Leute wichtig, nach Kiel reinzukommen. Aber diese Leute sollen natürlich nicht überall im Straßenraum ihre Autos abstellen müssen, weil das hat natürlich auch ganz gravierende Nachteile für diese Person, sondern wir wollen zum einen Quartiersparkhäuser schaffen, also wie es jetzt zum Beispiel hier auch in der Uni passiert, wie es an vielen anderen Stellen passiert, dass dort Autos zentral abgestellt werden können. Und wir wollen sogenannte Park-and-Ride- oder Park-and-Bike-Plätze am Stadtrand schaffen. Und das war schon jetzt die letzte Legislatur-Thema. Aber das wollen wir deutlich stärker voranbringen, weil das bisher noch recht langsam und umständlich war. Aber gleichzeitig auch da muss man, glaube ich, gucken, wie die dann am Ende des Tages aussehen. Flächenversiegelung ist da ebenfalls ein Thema. Und ich hoffe, wir kommen noch zur Südspange. Ich dachte, ich gebe dir so die smoothe Überleitung. Ja, dann lass uns doch gleich über die Südspange reden. Also ja. Die Anbindung der A, was sind das, 21? Genau. 21, ne? Direkt an Kiel mit einem neuen Autobahnzubringer und einem relativ großen Autobahnkreuz, mehr oder weniger, für das wieder mal einige Kleingartenanlagen weichen müssen. Ja, Kleingartenanlagen und ich meine, die Südspange ist ja nur der eine Teil von drei Teilen des Projektes, also die Verbreiterung dieser ganzen eben Straße zur Autobahn. Dann muss es eine Nebenstrecke geben, weil auf einer solchen Autobahn keine Busse fahren können. Und all das ist natürlich wahnsinnig viel Straßenbau, auch wahnsinnig viel Geld, was dafür eingesetzt werden wird. Und der Witz an der ganzen Sache ist noch, dass es total ineffizient ist, selbst für die AutofahrerInnen. Es gibt keine wirklichen Zahlen, keine wirkliche Studie oder so, die dazu belegen würde, dass das Straßen effektiv entlasten würde. Und ganz im Gegenteil kennen wir das ja auch ansonsten von Straßenbauprojekten, dass die eher zu mehr Autoverkehr führen. Und ja, deswegen, das ist glaube ich auch so eins meiner Lieblingsprojekte, weil wir als Grüne da nicht nur frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt haben, sondern weil die anderen Parteien teilweise immer noch nicht erkennen. Und das sieht man zum Beispiel ganz gut an der SPD, wenn sich viele Leute vielleicht gerade fragen, Grüne oder SPD. Die SPD spricht sich ja nach wie vor für eine Südspange aus, wenn auch das, wie sie es genannt hat, eine Südspange light, also eine schmalere. Aber de facto wollen sie nach wie vor ein Autobahnprojekt durch diese Kleingärten jagen. Und dann haben sie noch diesen Kompromissvorschlag der Bundesstraße, damit sie nämlich keine Nebenstrecke bauen müssen, was aber im Endeffekt hieße, Kiel müsse die Anschlusskosten daran zahlen. Und dann würde die Kommune noch wahnsinnig viel Geld in ein Straßenbauprojekt versenken. Also warum einfach nicht bauen? So, das wäre die Lösung. So, wir sollten es einfach nicht bauen. Wir sollten das Geld, was der Bund dafür eingeplant hat, lieber für die Schiene nutzen. Wenn wir regelmäßigere, bessere Verbindungen nach Hamburg hätten zum Beispiel, dann wäre uns damit viel, viel mehr geholfen, als mit einfach der einen breiteren Autobahn und einer Abfahrt nach Gaarden. Und ja, finanziell geht sich das sogar auf. Das ist das Absurde. Ja, und deswegen, danke, dass ich das Thema nochmal aufhandle. Ich merke schon, du brennst auf jeden Fall dafür. Ja. Ich kandidiere zwar in Schicksal, aber der Kieler Süden, der ist auch wichtig. Ja, auf jeden Fall. Der hat ja immer gerne mal große Probleme, gerade dadurch, dass Kiel ja so ein keilförmiges großes Wasserloch in der Mitte hat. Denkt man ja immer ganz gerne in so zwei Fronten auf jeden Fall. Ja, schon. Also generell, das ist ja eigentlich auch dann das nächste Thema. Kiel ist eine sehr segregierte Stadt und wir haben im Wahlkampf jetzt auch schon, und wir werden das auch nach der Wahl weiter tun und haben das auch in den letzten Jahren schon immer mehr auch getan, mehr den Fokus auf den Kieler Osten auch gelegt, weil eben die Förde, ich meine, die macht Kiel natürlich aus, aber sie spaltet Kiel auch. Und das sehen wir in der Sozialstatistik ganz, ganz deutlich, dass im Kieler Westen es eher wohlhabend ist, es bürgerlicher ist. Und im Kieler Osten, dort haben wir mehr Brennpunktstadtteile, wir müssen da einfach deutlich mehr ran. Und das passiert auch zum Teil, aber genau, deswegen, uns wurde immer so nachgesagt, dass wir vielleicht die Partei eher des Kieler Westens sind und dem ist nicht so. Wir haben zwei Spitzenkandidatinnen in Kielgarten aufgestellt. Wir haben ganz, ganz viel Fokus jetzt in den letzten Wochen auch auf Kielgarten gelegt und den Kieler Osten im Allgemeinen. Und genau, deswegen, das ist auch ein Zeichen, wenn wir in der nächsten Ratskooperation sind, dann wird der Kieler Osten mehr im Fokus stehen. Um jetzt mal die richtig galante Überleitung zu finden. Man merkt es wahrscheinlich auch an den Mietpreisen. Ja. Zu großen Teilen. Also ich kann mich noch erinnern, mittlerweile ist es vielleicht etwas angeglichener, aber als ich vor 5, 6 Jahren mal eine Wohnung gesucht habe, musste man eigentlich im Westen immer 100 Euro draufschlagen für im Prinzip die gleiche Wohnung. Ja. Weißt du, ist das mittlerweile angeglichener? Ich meine, Gaarden wurde irgendwann ja auch mal beliebter. Also ich hab letztes Jahr eine Wohnung gesucht, das war nicht angeglichen, ne? Das kann ich dir schon mal sagen. Nee, aber so, also Wohnraum ist ja sowieso eine schwierige Frage, weil viele der Konzepte, die vielleicht so einfach klingen wie bauen, bauen, bauen, bauen oder sowas, da ist natürlich ein Kernwahrheit drin, aber so einfach ist es dann in vielen Fällen eben nicht. Und das merken wir gerade auch anhand der hohen Baupreisinflation und so weiter und so fort, dass viele Bauprojekte momentan gecancelt werden, die stattfinden. Beim sozialen Wohnungsbau ist es nicht ganz so schlimm, aber dennoch, auch da brauchen wir die Wohnung. Und wenn dort Wohnprojekte gecancelt werden, tun sie eigentlich doppelt weh. Und deswegen müssen wir eigentlich, also der einzige Weg, wie wir dem entgegenwirken können, ist mit öffentlichen Geldern, mit öffentlichen Förderungen von Wohnungen. Und deswegen sind wir, oder haben wir auch im Wahlprogramm stehen, dass wir 30% Sozialwohnraum in allen Stadtteilen wollen, also in jedem Stadtteil. Das heißt, auch jeder Stadtteil muss zu dieser Durchmischung beitragen. Das heißt auch Düsternbrook oder so. Genau, und das ist schon, das ist ein Teil unserer Strategie. Dann die Kieler Wohnungsbaugesellschaft, die wir ja schon in der letzten Legislatur erfolgreich neu beleben konnten, die es ja auch mal gab, also als KWG damals noch, die mehr als 10.000 Wohnungen in städtischer Hand hatte und dann verkauft wurde. Genau, die wollen wir eigentlich wieder zustande bringen. Und dazu wollen wir bis 2030 600 Wohnungen jährlich in die KiWoG überführen. Das, wie gesagt, kostet Geld und das geht nur mit öffentlichem Geld. Und das ist auch ein zentraler Punkt. Aber wenn du von Überführen sprichst, redest du quasi von Ankaufen, ne? Ja. Ankaufen, sanieren und dann. Ja, aber auch, also das dürfen auch gerne Neubauprojekte sein, aber Ankaufen ist gerade auch eine valide Strategie. Wir haben jetzt zum Beispiel auch schon mit Marvin Schmidt gesprochen und sowas, der auch ein großer Verfechter der Kieler Wohnungsgesellschaft ist, aber der sagt halt auch ganz klar, die Kieler Wohnungsgesellschaft soll nicht nur ankaufen, sondern die müssen auch selber bauen. Klar. Das ist auch so, aber wie gesagt, Bauprojekte sind sehr viel langfristiger. Wir haben die KiWoG erst in der letzten Legislatur gegründet und dementsprechend können solche Bauprojekte auch nur langfristig angegangen werden. Ich frage mich ganz im Ernst, irgendwie alle sagen, ja, die Kieler Wohnungsgesellschaft muss bauen. Ich weiß gar nicht, wo dieser Irrglaube herkommt, dass sie nur ankaufen soll. Ja. Also wirklich bisher mit jedem Vertreter oder jeder Vertreterin, mit der wir gesprochen haben, die sagt, ja, die Kieler Wohnungsbaugesellschaft soll auch bauen. Ja, vielleicht ist es einfach dieses Ding, dass sie es momentan noch nicht in dem Maße tut, wie wir uns das alle vorstellen würden. Aber ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die KiWoG in ihrer Rolle falsch eingeschätzt wird. Die KiWoG löst das Problem langfristig. So. Mhm. Sie kann es nur langfristig lösen. Und wir müssen auch mit kurzfristigen Maßnahmen eben dagegen steuern. Aber da hat die Kommune, nur beschränkte Möglichkeiten, weil zum Beispiel die Wohnungsbaugesellschaft des Bundes natürlich viel mehr Möglichkeiten derzeit noch hat. Oder wenn wir eben eine Mietpreisbremse haben, darüber können wir viel mehr machen, aber das können wir nicht als Kommune machen. Und da liegt natürlich eigentlich der Schlüssel zur kurzfristigen Lösung. Die langfristige Lösung haben wir angestoßen und ja, aber dass die KiWoG irgendwann anfangen wird zu bauen, ich glaube, das ist klar. Okay. Ja, andere Sache, wo wahrscheinlich der Kommunalverwaltung so ein bisschen die Hände gebunden sind, aber wo sie vielleicht so unterstützend dazuwirken kann und das auch noch den Wohnraum fördern würde, wäre ja studentischer Wohnraum. Ja. Dafür ist ja eigentlich das Studentenwerk zuständig, also eher Ländersache. Jetzt kann die Stadt ja aber auch helfen, indem sie Grundstücke zum Beispiel verkauft. Ja, damit hast du eigentlich das Thema gut zusammengefasst. Okay. Also genau, wir wollen, dass die Stadt dem Studentenwerk da offen gegenüber steht und wir setzen uns auch vor allen Dingen dann dafür ein, dass Kiel eine laute Stimme kriegt und auf Landesebene das auch einfordert. Wir haben derzeit in Kiel eine Wohnheimquote von so um die 7%. Das ist zwar in Schleswig-Holstein ganz gut, aber bundesweit super schlecht. Zum Beispiel, wenn du dir eine vergleichbar große Stadt wie Freiburg eben anschaust, die haben eine Wohnheimquote von 17%. Dort kann fast jeder fünfte Studi unterkommen und das betrifft ja auch nicht nur Studis, gibt ja auch Wohnheime für Auszubildende und so weiter. Und Wohnheime sind auch in Kiel immer noch ein sehr wichtiger Schlüssel, um günstigen Wohnraum herzustellen. Und sie können auch anderweitig den Wohnungsmarkt entlasten. Und was ich auch noch hervorheben will und was auch in unserem Programm eine große Rolle spielt, ist das Wohnen für Hilfe-Projekt. Weil wir dort durch eben mischgenutztes Wohnen mit jungen und alten Menschen zum Beispiel sehr viel auch gegen die Wohnungsnot tun können, wo wir günstigen Wohnraum bereitstellen können und gleichzeitig natürlich auch anderen Problemen helfen, wie der Einsamkeit, die bei vielen älteren Menschen eine Rolle spielt. Und deswegen auch nochmal dieses Projekt ganz explizit beworben, das Wohnen für Hilfe-Projekt. Ja, wenn wir jetzt aber nochmal auf die Studierenden zurückkommen, in eurem doch sehr langen Wahlprogramm habe ich jetzt tatsächlich zu dem Thema gar nicht so viel gefunden. Es geht viel um Schule. Wichtig. Aber kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr so ein paar Infos geben, was ja. ihr für Studierende, habt ihr was für Studierende irgendwie noch auf dem Zettel? Ja, also wenn du durch das Wahlprogramm guckst, dann findest du so an allen möglichen Stellen was. Studierende haben jetzt kein eigenes Kapitel, weil, wie ihr schon gesagt habt, Uni-Themen sind häufig Landesthemen. Was wir als Kommune machen können, ist eben die Lebensbedingungen in Kiel so gut wie möglich bereitzustellen. Und das ist aber eine Aufgabe, die eine Kommune eben nicht nur gegenüber Studierenden, sondern gegenüber allen Menschen hat. Wir haben dennoch, glaube ich, auch viele konkrete Punkte für Studierende drinne. Zu Wohnheimen zum Beispiel haben wir schon gesprochen. Wir wollen, dass es mehr vergünstigte oder auch kostenlose Kulturangebote gibt. Was ich da als Beispiel mir zum Beispiel angeguckt habe, ist Oper und Schauspielhaus. Die haben schon vergünstigte Tarife, aber da kostet es dann auch immer noch 12 Euro bei Premieren und 8 Euro für sonstige Aufführung. Und da ist noch Luft nach unten, letztendlich natürlich mit städtischem Geld, nicht auf Kosten der Institution. Wir wollen ganz viel für internationale Studierende tun. Das wäre ja auch, ist ja auch an der Kieler Uni immer wieder ein Thema. Und da können wir als Stadt vor allen Dingen bei der Zuwanderungsbehörde viel machen. Da hat man momentan total lange Wartezeiten, teilweise über mehrere Monate, um dort Termine zu bekommen. Da haben wir in der letzten Legislatur einen sogenannten Welcome Desk geschaffen, also wo man kurzfristige Anliegen stellen kann, und auch die Arbeit muss weitergehen. Dort müssen wir das Personal einfach besser aufstellen und die Arbeitsbedingungen verbessern. Dann haben wir noch was zu studentischen Ausgründungen im Programm. Wir haben die Open Data Kooperation, die ich ja gerade genannt habe. Also stehen schon viele Punkte drin, aber wie gesagt, an der Uni selbst muss das Land auch viel machen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo die Kommune, also wo Kiel als Kommune, als Kommune mit der größten Uni in Schleswig-Holstein, viel vorangehen muss und einfach einfordern muss, dass das Land mehr Geld in die Universitäten steckt. Wie wir auch zum Beispiel bei dem Wohnheim sehen. Also wir als Kommune können natürlich Grundstücke zur Verfügung stellen, aber das Studierendenwerk braucht auch das Geld, um dann welche zu bauen. Ja, das stimmt. Lass uns mal über die Innenstadt sprechen. Wie machen wir die wieder sexy? Okay, ja, Innenstadt. Mit dem Thema hatte ich nicht gerechnet, aber alles klar. Also für uns, wir haben generell das Thema Innenstadt in den letzten Jahren immer wieder viel debattiert. Ich persönlich bin der Auffassung auf jeden Fall, dass die Kieler Innenstadt sehr, sehr stark unter dem Sophienhof leidet. Aber moderne Innenstädte müssen sich auch anderweitig heutzutage anders aufstellen. Das heißt, wenn ich in eine Innenstadt gehe, dann will ich eben nicht nur Modeläden und auch nicht nur Ketten, sondern ich möchte belebtes und divers genutzte Flächen haben. Also ich möchte Bars, Cafés, ich möchte Restaurants. Da sind wir in den letzten Jahren auch schon in der Innenstadt in der Holzenstraße viel vorangekommen. Aber wo wir noch Luft nach oben haben und was wiederum auch zum Thema Wohnen zählt, ist eben Wohnen in der Innenstadt. Das belebt die Innenstadt und sorgt eben dass es eben auch mehr Wohnraum gibt. Und ich glaube, da ist viel Möglichkeit. Dann hatten wir jahrelang auch das Thema Pop-Up-Stores mehr auf dem Zettel. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren weniger Leerstand, aber wir werden das im Auge behalten, und wenn wieder mehr Leerstand entsteht, dann werden wir dann ist auch das Thema Pop-Up-Stores, glaube ich, wieder mehr da. Und genau. Ja, ich sehe nur gerade Club- und Feierkultur in Kiel ausbauen. Ich glaube, das habe ich bei den anderen so nicht gesehen. Klingt auf jeden Fall ein bisschen spaßiger. Also, dass dann mehr Clubs entstehen sollen oder dass halt eher die Clubs, die halt schon da sind, dann... Genau, das ist zum einen viel mit den Clubs, die schon da sind, aber die sollen, also die Clubs, die existieren und die auch vielleicht gerade die gemeinnützigen Initiativen sollen günstiger die Möglichkeit bekommen, auf der Kieler Woche Standorte zu erhalten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil die Kieler Woche für viele dieser Institutionen ein großer Einnahmefaktor sind. Aber sie halt in den letzten Jahren immer mehr für Standgebühren abdrücken mussten. Und da zum einen und zum anderen, müssen wir, glaube ich, auch Clubs, die wirtschaftlich in Not geraten sind, und das ist ja die letzten Jahre durchaus auch immer wieder passiert, da müssen wir städtisch mehr gucken, wie wir in die Unterstützung kommen. Wir haben dazu auch ganz viele verschiedene Initiativen, wie zum Beispiel Rentner in Clubs auch, Eintrittsgelder genau, günstiger zur Verfügung zu stellen und so. Und das auch mit städtischen Geldern. Auch da geht es dann um Einsamkeitsfragen und so. Aber genau, es geht auch um Vernetzung. Und da haben wir in den letzten Jahren auch schon ein paar Sachen gemacht. Ja. Stimmt das Gerücht eigentlich, dass es innerhalb der Stadtverwaltung die grobe Idee gibt, die Bergstraße, so wie sie jetzt als Feiermeile existiert, eher in Richtung Grasweg zu verlagern und aus der Bergstraße etwas anderes zu machen? Das weiß ich nicht. Also ich arbeite nicht in der Stadtverwaltung, deswegen keine Ahnung. Okay. Hätte ich mir jetzt noch nie Gedanken darüber gemacht, das weiß ich nicht. Ich habe das nämlich auch nur so aufgeschnappt und dachte mir, what? Noch nicht gehört. Ich höre mich um und komm darauf zurück. Wenn du was hörst, komm gerne vorbei. Ich bin da, glaube ich, an was dran. Okay. Campus Radio Investigativ. Ja, ja. Ja, im gleichen Zug, angeblich selbe Person, selbe Quelle, die hat auch noch behauptet, der Hafen solle auch umziehen und zwar da, wo die Halle 400 früher war. Okay. Hin. Nee, aber ich glaube, war das bei euch auch im Programm? Der Ostseekai-Parkplatz soll auf jeden Fall weg, glaube ich, oder? Das habe ich nämlich auch irgendwo gelesen, genau. Also, und da habe ich mich auch gefragt, wie das gehen soll. Also ich habe am Hafen gearbeitet, ich weiß, wie das da läuft mit den Kreuzfahrtschiffen und wie viele Leute da kommen. Wo sollen die ganzen tausenden Menschen sonst hin? Ja, also wir haben in der Innenstadt super viele Parkplätze eigentlich. Und es gibt dort vor allen Dingen eben eigentlich ziemlich viele große Parkhäuser. Das heißt, Platz ist gar nicht im Kern so die Frage. Und wenn wir uns die Innenstadt angucken, dann müssen wir, glaube ich, auch den Kompromiss, den wir so ein bisschen dort haben, überdenken. Denn wir haben eigentlich dort die allerbesten Plätze, direkt an der Förde für Autos. Und das ist natürlich für eine Stadt wie Kiel, die eigentlich die Förde als relevanten Markenkern hat, eine schlechte Situation. Und genau, deswegen müssen wir diesen Kompromiss, wie eigentlich mit der Fläche direkt an der Förde umgegangen wird, neu überarbeiten. Und genau, das heißt eben auch am Ostseekai da den kleinen Kiel zu verlängern, dass es auch einen Innenstadtzugang am Wasser gibt. Davon profitiert Kiel, glaube ich, mehr als von ein paar Parkplätzen für den Ostseekai. Das stimmt. Ich stelle es mir nur trotzdem gerade vor, Doppelanlauf, zwei Kreuzfahrtschiffe, jedes Schiff mit fast 5000 Passagieren, alle kommen mit meinem Auto. Ich hätte Angst, dass sie dann wahrscheinlich dann in der Innenstadt alles so belagern. Aber gut, wenn man halt sagt, okay, das gibt trotzdem noch genug andere Parkmöglichkeiten. Ja, muss es geben, weil wir zum Beispiel mit der Wunde Rino Arena, wie sie jetzt heißt, genau, eigentlich eine große Fläche haben, wo sehr, sehr viele Leute rein rechtlich parken können müssen. Deswegen sind in der Innenstadt, glaube ich, 13, nein, ich möchte mir jetzt keine Zahl aus den Armen schütteln, aber eine hohe vierstellige bis niedrige fünfstellige Zahl gibt es dort an Parkplätzen und dementsprechend, also auch in sehr nahem Umfeld zum Ostseekai dann zum Beispiel, also das geht schon. So, okay. Da bin ich relativ überzeugt von. Ich habe selber auch mal am Wall gewohnt und direkt vor einem solchen Parkhaus, das war nie voll, also legit niemals. Ja, die meisten Leute suchen sich halt Parkplätze in der Innenstadt oder dann von mir aus, wenn sie auf eines der Schiffe wollen, dann auf diesem Parkplatz. Aber es ist genug Parkraum da, wirklich. Da stellt sich ja auch gerade bei der Ostseehalle dann ja auch irgendwie die Frage, muss es denn unbedingt sein, dass da alle mit dem Auto anrücken? Auch. Würde ich jetzt sagen. Definitiv. Also ich kann mich daran erinnern, Campus-Radio-Kollege Corny saß im Bus und wollte quasi nur mit der Linie da um den halben Exer fahren. Der hat 20 Minuten für diese 100 Meter gebraucht. Ja, also. Weil zeitgleich Mario Barth anlief. War das eine Frage? Nee, eine Anekdote war das, würde ich sagen. Okay. Ja, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich kenne das auch, dass gewisse FDP-Kollegen, die also auch mit gewissen FDP-Kollegen befreundet sind, die auf Twitter gerne schreiben, wie schlimm sie die Parkplatzsuche in Kiel finden, dass ich auch mal eine Zeit lang immer wieder ganz erboste Sprachnachrichten bekommen habe, dass sie jetzt 5 Minuten am Hauptbahnhof im Stau stehen mussten oder sowas. Ich glaube, da sind auch einfach unterschiedliche Ansätze in der Denke dazu und wie wir eben mit innerstädtischen Parken umgehen sollen. Und deswegen lohnt sich eben auch eine Stimme für Grün, glaube ich, jetzt diesen Sonntag. Weil unser Ansatz, glaube ich, derjenige ist, der für die Menschen, die dort wohnen, für die Menschen in der Stadt. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also ich kenne die Parkplatzsuchnot auch, gerade von so irgendwie Freunden oder Mitbewohnern, die halt dann irgendwie am Südfriedhof wohnen oder sowas, die dann teilweise eine halbe Stunde da rumgurken, nur um dann so einen halb illegalen Parkplatz zu finden. Ja. Aber für die, die da wohnen, die brauchen ja wahrscheinlich einen Parkplatz. So das, also da muss ja irgendwie ein Kompromiss her. Du kriegst die Autos ja jetzt auch nicht komplett aus der Innenstadt raus. Ja, es ist ja nicht so, es ist ja ganz grundsätzlich so, dass wenn du in Deutschland ein Haus baust, dann muss da irgendwie einen Parkplatz zur Verfügung stehen. Und das können wir auch nicht ändern. Also das ist weiterhin so. Aber was es dann halt geben wird, ist, dass dieser Raum von der Öffentlichkeit nicht mehr umsonst zur Verfügung gestellt wird. Und es gibt diese Parkhäuser an vielen Stellen Kiels bereits heute. Sie werden nur nicht in dem Umfang genutzt. Auch vielleicht, weil sie sehr teuer sind und so weiter. Dazu haben wir auch im ganzen Rahmen der AnwohnerInnen-Tickets, Parktickets, auch viel im Programm stehen. Aber genau, unser langfristiges Konzept ist eben, dass wir diese zentralen Parkhäuser bauen, aber dafür den öffentlichen Raum für andere Dinge vorbehalten. Eben für den Fahrradverkehr, um einen einfachen Umstieg zu ermöglichen. Denn letztendlich bringt uns nur das vom Auto weg, dass es einfach wird, mit anderen Verkehrsmitteln von A nach B zu kommen. Und das ist dann eben der prioritäre Ansatz, weil in einem Verkehrsraum muss man immer irgendwas priorisieren. Und die letzten Jahre war es das Auto und wir wollen weg davon. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sind schon über einer halben Stunde. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank fürs Einladen. Wir freuen uns immer, mit euch zu sprechen. Ja, ich mich auch mit euch. Ich würde sagen, am Sonntag, dem 14. Richtig. 14. Mai ist Kommunalwahl. Sollte euch Luca überzeugt haben, der steht bestimmt auch irgendwo auf der Liste. Nee, tatsächlich nicht. Nicht? Oh. Nee, ich bin in Kiel-Schilksee. Da müsst ihr in Kiel-Schilksee Luca wählen. Ansonsten war es das von uns. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.